Ja, dann mache ich mal den Anfang. Wir sind bei der 31, nehme ich mal an. Jawohl. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ich habe mir schon Striche in die Wand hier gemacht. Darfst nicht tapezieren. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des blog.juber.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Hallihallo. Herzlich willkommen. Hallo. Warte mal, wir haben auch gleich eine Unterbrechung vorneweg. Was ist, Julia? Komm mal bitte her, dann gleich. Was? Kannst du das mal, denn sonst denken die Leute, ich spinne. So, komm her und sag ruhig was. Was möchtest du gerne machen? Sag erstmal dem Stefan hallo. Hallo, Stefan. Hallo, Julia. Was möchtest du machen? Ich möchte gerne duschen gehen. Ja, kannst du machen. Ja, so, da siehst du mal, wer die Hosen anhat. Das heißt, es wäre jetzt hiermit auch bewiesen. Ja, geh mal duschen, darfst du machen. Aber nicht so lange, Navy-Dusche. Weißt du, wie Navy-Dusche geht? Nein. Ist ein Tipp vielleicht auch für unsere Zuhörer. Navy-Dusche ist, Julia hört auch zu, dabei müsstest du das eigentlich kennen. Also, Wasser an, runterstellen, nass machen in einer Minute, Wasser aus, einseifen. Einseifen kann man ganz in Ruhe und dann wieder Wasser an, runterstellen, eine Minute und abspülen. Ja, das heißt, das Wasser läuft nur dann, wenn man es wirklich braucht. Soll ich dir was sagen? Ja. So dusche ich immer. Ja, ich auch. Ja. Ja. Aber ist cool, weil jetzt haben wir schon so gleich am Anfang so ein bisschen, ja, wie sagt man, ja. Bildung vermittelt. Erstens das. Und was Umweltfreundliches getan. Richtig. Ne? Ja. Du hast auch was was Umweltfreundliches ist der falsche Ausdruck. Du hast dir die Natur mal die letzten Tage näher betrachtet. Wie jetzt? Wie jetzt? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Nee, ja genau, richtig. Ja, und zwar, du bist vom Fahrrad abgestiegen und das in Clowns-Manier. Erzähl doch mal. Hatten wir nicht vereinbart, dass wir nicht darüber reden? Stillschweigen vereinbart? Ja, nein. Du hast es ja nach draußen getragen mit deinem Fahrradbeitrag. Warte mal, ich suche mal ganz schnell die Nummer des Beitrages mit Stefans neuem Fahrrad. Ja. Das ist die Beitrags-ID 1515. Ich wollte mal gucken, ob ich den Beruf wechsle und vielleicht mal Stuntman werde, aber naja, hat noch nicht so ganz geklappt. Also wie René schon sagt, ich habe ja ein neues Fahrrad und da habe ich halt mal etwas zu scharf gebremst. Du musst ja rasen, ey. Ich bitte ein bisschen Ernsthaftigkeit in das Thema, ja? Ja. Nein. Und ja, dann ist es irgendwann passiert, dass man halt nicht wie gewöhnlich absteigt, sondern halt mal über den Lenker. Aber es ist ja soweit alles gut gegangen. Ja, was ich ja lustig finde, du hast ja einen Rücktritt. Ich habe es noch nie erlebt, dass es Fahrräder für Erwachsene mit Rücktritt gibt. Wie? Mein Kinderfahrrad hatte Rücktritt gehabt. Na, Erwachsenenfahrräder haben doch auch einen Rücktritt. Ja, aber warum hast du den dann nicht benutzt? Dann hättest du dir wahrscheinlich die Begegnung mit dem Asphalt erspart. Ja, naja gut. Ja. Hinterher kann man immer Fragen stellen. Ja. Und sag mal, habe ich das richtig mitgekriegt? Du bist dann einen Tag zu Hause geblieben? Na, erst am nächsten Tag. Weil am Anfang, man ist halt sofort wieder aufgestanden, weitergefahren, war ja nicht weiter schlimm. Mein Katzenauge hat's nur... wie sagt man, zersplittet, aber gut, das war nicht weiter schlimm. Und ja, soweit, so gut. Aber am nächsten Tag habe ich dann schon gemerkt, dass es nicht so gut geht und dann bin ich halt einen Tag zu Hause geblieben. Echt so schwerwiegend der Unfall? Ja, man sagt ja immer, eine Prellung tut viel mehr weh als ein Bruch. Gerade im Rückenbereich. Nein, und ich wurde auch geröntgt, aber ist soweit alles okay. Echt? Alles abgeklärt. Mensch, Stefan, ey, da hast du mit deinem kurzen Fahrradausflug gleich tausende von Leute in Bewegung versetzt. Ich habe Arbeitsplätze geschafft. Maschinerie, ja, sozusagen. Du, da hättest du auch ins Alexa gehen können, da hättest du dir wahrscheinlich auch Prellungen geholt. Genau, genau. Ja gut, aber wie hätten das ausgesehen, wenn ich mit meinem Fahrrad ins Alexa gefahren wäre? Dann ist dann sicherlich eher ohne, ja. Ja. Naja, aber es geht schon wieder und... Naja, passiert halt. Wusstest du nach dem Sturz noch sofort, wer du bist? Ja, wusste ich. Okay, also war es doch nicht so tragisch. Nein. Und meine schöne neue Fahrradklingel hat es auch gleich entsorgt. Echt? Ja. Aber egal. Die hat ja nur 1 Euro gekostet. Da kann ich mit leben. Wir haben ja noch einen anderen Verletzten zu beklagen, ne? Ein Großereignis ist in Gefahr. Richtig. Ja, wir bleiben beim Thema Sport. aber... Und Verletzte. Genau, wir gehen von dem einen gedopten Sport zur Leichtathletik. Ja. Ja, unser Axel. Ihr wisst ja, der Berlin-Marathon rückt immer näher. Ende September ist es soweit, ich glaube am 30., wenn ich mich nicht irre. Ja, ich schaue gerade auf meinen Kalender, genau. Am 29. 30. des Wochenende ist der Berlin-Marathon in Berlin, wie der Name schon sagt. Und der Axel hat sich unbedingt vorgenommen, da mitzurennen. Aber nachdem er jetzt noch einen Vorbereitungslauf hatte, einen Halbmarathon, ja, sieht's nicht so gut aus. So ist zumindest der aktuelle Stand. Und Axel, wir drücken die Daumen, dass du doch noch laufen kannst. Ansonsten, um Gottes Willen, ja, auf jeden Fall, ja. Wenigstens ein paar Kilometer. Da muss der Lauf verschoben werden. Da wäre ich auch dafür, da demonstrieren wir, dann stellen wir uns mit Plakaten und Transparenten dorthin. Warte mal, wer veranstaltet denn den Berlin-Marathon? Das ist der, also Real ist der Sponsor und man kann doch im Blog hier irgendwo, da war doch Berlin-Marathon mit Axel, klick und da ist es doch verlinkt. Beitrag ist übrigens die 1502 und da steht 9. Mercedes-Benz-Halbmarathon. Ist es der? Das ist der, wo Axel Vorbereitungslauf hatte. Das war der, ja, warte mal, da können wir gleich mal gucken. Er war der wievielte? Oh, das habe ich nicht mehr im Kopf. Kann ich dir gleich sagen. Das ist nämlich der Beitrag 1517. Aber und an dieser Stelle mal einen Gruß an Elke und an Jana natürlich. Axel war der 268. von 1260 Läufern, die gewertet wurden. Also das ist schon eine gute Leistung, Respekt. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch seine Zeit, die er beim Airport ran, das war ja auch ein Halbmarathon, gelaufen ist, sogar noch ein bisschen unterboten. Ha, naja, er ist jetzt 1 Stunde 36 Minuten gelaufen. Ey, das wird ja immer zu Tode langweilen. 1 Stunde 36 lang gelaufen. Also ohne Podcast. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht. Nicht, ey, wir können ja Axel zur Motivation auch einen MP3-Player mit allen Podcast-Folgen schicken. Ja, oder wir machen eine spezielle Motivationsausgabe für ihn. Ja, ey, genau, das machen wir. Hörst du dann so, Axel, du musst ein bisschen schneller laufen, nicht ein bisschen nicht das langsamer Tempo werden. Anheben, ein bisschen schneller, den Ellenbogen ausstrecken. Nur noch 40 Kilometer. Nur noch 280 Leute in der Wertung. Guck mal, den da vorne, den kannst du auch noch überholen. Ja, nee, mit Axel habe ich übrigens auch gesprochen die Woche. Der ist ja nicht nur unser Sportler im Blog. Aha, was denn noch? Unsere Rechtsabteilung in Anführungsstrichen. Unser Fahrradexperte? Ach nee, das hat er ja revidiert. Das hat er ja dementiert, ja. Nee, und unser, ja, nicht nur Blogger und auch ein treuer Zuhörer unseres Podcastes. Und sicherlich habt ihr schon gemerkt, dass sich das Format ein wenig geändert hat. Also es ist nicht mehr ganz so Blog-themenlastig. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Denn ihr könnt es ja im Prinzip im Blog nachlesen. Genau, wir brauchen ja euch die Beiträge nicht vorlesen. Wir schneiden sie ja an und wir haben auch in anderer Art und Weise noch den Blog in unserem Podcast drin. So unter anderem mit dem Blog spielen, ne? Was wir ja gelegentlich mal machen, unser Frage- und Antwort-Spiel. Genau, das kommt doch bestimmt nachher auch noch. Ja, wenn wir Zeit dafür haben, machen wir es auf jeden Fall. Ja, Zeit ist auch so ein Thema, ne? Wir wollen ja mal gucken, ob wir wieder auf unsere 20 Minuten runterkommen. Ja, es ist immer leichter gesagt als getan, weil wenn man dann mal so eine Sendung aufnimmt, dann verquatscht man sich ja schnell. Und ja, so ein Smalltalk bietet ja auch viele Informationen. Genau. Und wir sehen uns ja auch nicht mehr so oft, da wir beruflich getrennte Wege gegangen sind. Ja, deswegen finde ich schön, dass ich heute mal zu euch kommen durfte. Ja, ich komme nicht morgen, nee, Donnerstag komme ich dich besuchen, Stefan. Oh, das ist nett. Man muss ja mal gucken, ob du gewachsen bist, größer geworden bist. Ja, erwachsener geworden. Wie auch immer, also die Blog-Themen, die fallen doch auf keinen Fall aus unserem Podcast raus, aber sie werden halt nicht mehr so im Vordergrund stehen. Hm. Und da hat der Stefan eine gute Idee gehabt, wie wir die Blog-Themen demnächst einbringen. Und ja, das kannst du ja mal erzählen. Ja, die Idee ist eigentlich ganz simpel, um euch sozusagen auf den Laufenden zu halten, was gerade so im Blog abgeht. Ja, haben wir so ein paar Blogbeiträge in Form einer kleinen Geschichte. In manchmal etwas fantasievollen Zusammenhängen gestellt, die mit den wirklichen Beiträgen, naja, nicht immer was zu tun haben, aber doch einen Einblick geben, was gerade so passiert im Blog. Ja, und was denn davon wirklich, also die Themen kommen schon alle drin vor, ne, im Blog, aber halt nicht in dem Zusammenhang unbedingt. Genau, aber in welchem Zusammenhang sie stehen, kann man dann halt selber lesen, ne, indem man auf die Seite geht. So ist es. Unter blog.juba.de. Ja, und da würde ich doch mal sagen, wollen wir doch mal reinhören, was zurzeit so ist. In den Piloten sozusagen. Genau, und dann könnt ihr uns sagen, ob es euch gefallen hat. Die Beiträge im Blog. Werbung kann man oftmals falsch verstehen. Aber warum wird in der wohltätigen Buchhandlung scharf geschossen? Vielleicht ist das der wahre Grund, warum unser Blogger Axel rennt. Oder kann es sein, dass er nur von Dirk als Helfer bei Laufveranstaltungen die Erfrischungsgetränke gereicht bekommen möchte? Dirk hat verraten, dass es von Walsen in Berlin einen Fabriksverkauf gibt. Naschkatze Maite lässt das nun keine Ruhe mehr und sie sucht nach Helfern, die sie beim Tragen unterstützen. Gut, dass Stefan ein neues Fahrrad hat, denn so können die beiden gemeinsam dorthin radeln. Oder ist das etwa der Grund, warum bei René die Mülltonne verschwunden ist? Hat Maite die Keksverpackung im Müllfolio versteckt, weil er davon nichts mitbekommen soll? Dirk ist der Meinung, wer was findet, darf es behalten. Vielleicht gab es aber auch deshalb so einen großen Ansturm auf den neuen Mediamarkt im Einkaufscenter Alexa in Berlin. Da ist es doch viel angenehmer, beim Feuerwerk der Pyronale zu entspannen. Diese und weitere Themen gibt es für euch auf blog.über.de zum Nachlesen. Ja, war doch sehr kurios, oder René? Ja, war zumindest alles drin, was reingehörte. Naschkatze Maite. Die wird auf Venezuela oder in Venezuela wird die sicherlich so von Schokolade die Finger lassen müssen, oder? Ich weiß es nicht. Was isst man denn in Venezuela? Also, naja, ich denke mal, Schokolade ist eher ungünstig. Ich habe heute im Meeting Schokoladenkekse gegessen und hatte dann voll die Schokofinger. Und die ganzen Unterlagen, Schokoflecken. Ja, ich hatte dann noch eine Präsentation an einem Firmenlaptop, an einem Kundenlaptop. nee, so war nicht. Ja, aber Schokolade ist, glaube ich, tabu in so warmen Ländern. Ja, da bleibt nicht viel von übrig. Ich hoffe ja insgeheim noch, dass sie auch mal einen Blog-Eintrag aus Venezuela schreibt. Na, wir werden sehen. Maite macht auch vieles möglich und wenn sie die Möglichkeit hat, ich denke schon, dass sie sich mal meldet. Auf jeden Fall natürlich einen wunderschönen Urlaub, ne? Und schönes Wetter. Gut, Stefan, wir sind jetzt bei unserer Halbzeit, wenn wir sie nicht sogar schon überschritten haben, leicht. Könnte genau, ja. Wie sieht's aus? Wollen wir mal eine kleine Pause machen? Na klar, und dann mache ich mir gleich nochmal einen neuen Tee. Und ich mache eine 30 Sekunden Pipi-Pause. Ja, und du kannst ja mal gucken, ob Julia schon unter der Dusche wieder da ist. Ja, das wäre dann das andere Badezimmer. Genau, und für euch haben wir in der Pause einen Song, und zwar von Lockdown, Down and Up. Down and Out. Down and Out, Entschuldigung. Ach. Ja, und die Musik ist wie immer vom Podsafe Music Network, was ihr unter music.podshow.com findet. Und da danken wir an dieser Stelle nochmal. Ja, wir sind zurück. Du auch, Stefan? Ich bin auch wieder da. Mein Tee ist wieder warm und aufgefüllt und ich fand den Song cool in der Pause, muss ich sagen. Der war ein bisschen peppiger. Ja, war doch mal was. So, jetzt lass mich mal gucken. Was haben wir denn? Was haben wir denn noch Tolles gehabt? Ach so, ja, ich habe eine Nachricht von der Außenstelle Bamberg in dem Podcast Geil Ablabern gehört, die an uns gerichtet war. Mhm. Aber die habe ich nicht ganz verstanden. Die hatten uns irgendwie eine Station-ID zur Verfügung gestellt und oder zum Download oder keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Also Jungs, Andy G und Mr. Scotch, wenn ihr da irgendwas für uns habt, ihr könnt gern Kontakt zu uns aufnehmen. Das ist ein gutes Stichwort. Ja, gut, ne? Ey, ich nenne dich ab sofort René, der Überleiter. Ja. Die Überleiter. Die Überleiter, genau. Nein, der Überleiter. Und ja, Kontaktmöglichkeiten, ne? Also, liebe Leute und liebe Zuhörer. Liebe Leutinnen. Ja, genau. Die Frauen zuerst, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns kontaktieren, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an blog@juber.de. Ihr könnt ganz einfach das Kontaktformular am Blog benutzen. Auf der rechten Navigationsleiste einfach auf Kontakt klicken. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen oder uns sogar anzurufen unter Berlin 030 202 36803. Oder ihr gebt einfach euren Kommentar ab in den Beiträgen. Oh, ich höre Babygeschrei. Ja, die Lena, die will auch ins Radio. Oh, sag doch mal was, Lena. Die hat, glaube ich, Hunger. Oh, jetzt hat sie dich fast vollgespuckt. Nee. Und Julia ist duschen. Ja, und nu? Jetzt haben wir quasi Frauenbesuch in der Sendung. Ja, ui, Gesundheit. Ja. Ui. Ja. Nee, nichtsdestotrotz, wir brauchen uns da gar nicht von stören lassen. Die Lena wird damit groß. Ich glaube, so kriegen wir auch noch mal eine Menge Zuhörer dazu. Echt, meinst du? Ja, Babys ziehen immer. Kleine Kinder und Babys. Weißt du doch. Ja. Genau, also du hast die Kontaktmöglichkeiten genannt, habe ich mitbekommen. Ich war gerade quasi in der Babypause. Ach schön. Und wie ist so eine Babypause? Ja, man kriegt nicht allzu viel mit. Oh, jetzt aber. Ich versuche das mal zu deuten. Sie würde sagen, du sollst endlich ordentlich moderieren. Ich glaube, sie wollte sagen, dass sie Hunger hat oder... So, ich bin wieder voll da. Ach, hat Julia schnell reagiert, oder wie? Ja, ja. Es ist doch die perfekte Mutti. So, jetzt kennt ihr zumindest auch mal Lilena. Ja, wir haben sie zumindest mal schreien hören. Ja, und ja, dann würde ich mal sagen, wenn wir schon mal beim Thema Kinder sind, dann sollten wir gleich mal zum nächsten Thema übergehen, ne? Ja, Musik ab. Ja, weißt du, wer heute Geburtstag hat, Leo? Ja, Stefan. Und weißt du auch, wie alt er geworden ist? Nein. Was schätzt du denn, wie alt er geworden ist? 60? 70? Hm. Naja, 50? Nicht ganz nah dran. Jetzt müssen wir Stefan erstmal zum Geburtstag gratulieren. Papa, happy birthday to you. Du bist Ansage, bestes Stück. Was? So, du bist unser bestes Stück. Ja, Stefan, alles Gute von uns beiden zum Geburtstag. Und von wem noch? Von Mama und Lena. Ja. Natürlich. Und von den ganzen Leuten, die zuhören, ne? Ja. Also alles, alles Gute zum Geburtstag. Und ja, wir hoffen, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja. Ich auch. Und ja, genau. Sing nochmal was, Leo. Happy birthday to you. Du bist unser bestes Stück. Ja, genau. Du kannst gar nicht besser sein. Noch besser als ein Löwe ohne Verstand. Nee. Was reimt sich denn auf nicht besser sein? Besser sein? Naja, besser sein, besser reim. Egal. Ja, das war's von Leo, der geht jetzt ins Bett. Gute Nacht, Leo. Na gut, ich schlafe. Ja, also Stefan, alles Gute nochmal und auch im Namen aller Blogcast-Zuhörer und Blogleser. Bis zum nächsten Jahr, Leo. Ja. Stefan, also. Vielen, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte, bitte, bitte. Ja, also ich muss sagen, du hast echt einen kleinen, süßen Kerl da. Achso, bei der Gelegenheit, Leo erklärt das mal wieder fällig, ne? Wir müssen mal wieder beide. Du bist schon ganz schön hinks hinterher. Ja. Hat er Glück, dass er noch nicht schreiben kann, sonst hätte ich ihn schon längst was unterschreiben lassen. mindestens 3 Leo erklärt Folgen. Im Vierteljahr. Ja, Knebelvertrag nennt man das. Das ist ein Knebelvertrag, genau. Den würde ich dann mit Gummibärchen bezahlen. Ja, aber wer hat denn noch Geburtstag gehabt? Ja, ja. Außer ich. Ich bin, wie gesagt, 21 geworden. Ja. Ja, ich kann dir sagen, wer Geburtstag hatte. Und zwar die liebe Christine, der Axel, also nicht der aus unserem Blog, und mein Onkel Matthias und noch eine Dame, und zwar... Larissa, herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ja, und von meiner Seite gehen Glückwünsche an den Matthias, ein anderer Matthias. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, da entwickelt sich was. Ein bisschen unterstützende Hilfe. Mal schauen. Ja, übrigens, ich habe mittlerweile rausbekommen, ich kenne 5 Leute, die am 17. September Geburtstag haben. Stimmt, da waren ja Leute, die haben am selben Tag wie du Geburtstag. Ja. Und heute habe ich noch erfahren, dass es noch mehr gibt. Ach, apropos, wo hattest du eigentlich geschlafen an deinem Geburtstag? Zu Hause. Gut, ich hatte nur mitbekommen, dass du weggegangen bist. Was? Ja, nee, es soll bleibt unser Geheimnis, Stefan. Piepen wir raus. Genau. Du, meine Mutter hört auch den Podcast. Echt? Ja, Frau Stefans Mama, Stefan war natürlich zu Hause an dem Tag. Wir haben doch telefoniert. Genau. Ich saß neben ihm. Keine Angst, Mami. So, jetzt lass uns aber hier nicht mit Entschuldigung die letzten Minuten noch füllen. Ja. Wollen wir noch ein Blockspiel machen? Blockspiel, das ist jetzt eigentlich schon ein Blockspiel. Du arbeitest für die falsche Firma, kann das sein? Ja, wollen wir noch ein Frage- und Antwortspiel machen? Also wenn es schnell geht, dann schaffen wir das. Wir haben ja soweit alle Themen durch und deshalb können wir jetzt ganz entspannt das Frage- und Antwortspiel spielen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wer hatte denn beim letzten Mal gerätselt? Ich weiß es nicht. Wollen wir wieder Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Okay. Okay, pass auf. Nicht gucken, ja? Nee. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Ich hab Brunnen. Ich hab Schere. Tja, tut mir leid. Du verlierst jedes Mal, meine Empfehlung. Ja, was heißt denn das jetzt? Weiß ich nicht. Komm, wir machen nochmal Schnick, Schnack, Schnuck. Wer gewinnt, der darf raten. Okay, alles klar. Okay, also. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Schere. Ich hab auch Schere. Müssen wir nochmal. Okay. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Papier. Brunnen. Papier deckt Brunnen ab. Ah, okay. Ich hab gewonnen. Nee, du hast gewonnen. Genau. Du redest, alles klar. Dann mache ich hier einen auf Zufallsgenerator. Hat unser Programmierer da eigentlich schon mal, ist der schon mal tätig geworden? Nee. Ah, okay. Unser klar. Programmierer hat gerade einen Bundestrojaner programmiert. Das ist eine Zeit. Ja, der war damit so beschäftigt, der hat ja einige Milliarden gekostet, der Bundestrojaner. Oder? Ja, der hat zum Testen hat er sich als Chinese ausgegeben. Und darf man eigentlich Sachen einfach so behaupten oder muss man die auch irgendwie... Ich weiß nicht, also wir sind ja hier in einem Podcast und... Ja, aber es gibt hier die Jungs von Geil Ablabern, die machen zum Beispiel aus ihrem Podcast sicherheitshalber ein Kunstwerk, weil in einem Kunstwerk kann man scheinbar sagen, was man will. Ja, eigentlich schon, aber... Wenn ich jetzt hier Scheiße sage, ist das doch auch Kunst, oder? Ja, wie man's nennt. Egal, lass uns mal spielen. Also, ich habe einen Beitrag gefunden. Aha. Und zwar handelt dieser Beitrag von einer Möglichkeit, sich zu verschönern. Einer Möglichkeit, sich zu verschönern. Also es geht direkt um Personen sozusagen, die sich verschönern. Ja, es geht um eine Person, die sich verschönert hat. Sich verschönert hat. Und zwar am 15. September 2006. Ist ja genau ein Jahr her. Ja, fast, ne? Ja. Und das ist bestimmt eine weibliche Person. Nein. Auch nicht. Wir haben auch eitle Männer in unserem Blogcast, in unserem Blog. Eitle Männer. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich mit keinem verscherze irgendwie. Ja. Die Verschönerung hätte 19,90 Euro gekostet, aber die Person hat es die Verschönerung für 9,90 Euro gekriegt. Ja, ich rate einfach mal, dass es vielleicht klug war. Ja. Aha, das habe ich mir gedacht. Aber also jetzt einfach so, nicht was ihr jetzt vielleicht denkt oder so. Dirk ist ja immer so aktiv. Verschönerung, also so im Sinne von, wie weiß ich, Friseur oder so? Nein. Es war, wenn man es genau will, nichts direkt an seinem Körper. Er hat sich eine Tasche gekauft. Ja, genau. Waren es diese besonderen Taschen, die so computermäßig aussehen? Ja, genau. Schaltkreisen und so. Q110 Schultertasche. Ah, ja. Da hat er doch so einen speziellen Laden gesehen in Berlin, ne? Oder entdeckt. Erinnere ich mich da richtig? Genau. Irgendwie so, ja. Und ich dachte schon, weil das ja letztes Jahr kurz vor meinem Geburtstag war, dass er mir so eine Tasche schenken wollte. So ein Trendshop ist es hier, hat er entdeckt. Und unter den Linden, glaube ich. Ja. Hier Friedrichstraße oder so. An dem Beitrag kann ich mich noch dran erinnern. Warum? Was? Achso, du dachtest, der Schenkel so eine Tasche. Die Taschen, ja, da fiel mir dann ein. Irgendwie hat der Dirk mal so eine coolen Taschen sich gekauft und ja, das muss der Beitrag gewesen sein. Unter anderem auch hier irgendwie, warte mal, er wollte eins mit der Thematik Tron haben, ne? Tron, ich weiß nicht, ob das jemand von euch noch kennt. War doch ein Film, ne? Genau, und da kommt jetzt übrigens auch der zweite Teil oder die Neuauflage des Films raus. Tron ist so ein Film, den kennt immer kein Mensch. Du kennst ihn auch nicht, ne? Nein, ich weiß zwar, dass es den wohl gibt, aber ja, geguckt habe ich den noch nie. Ja, komisch. Hm. Aber weißt du, was mir auffällt? Nein. Der Dirk hat bei dem Wort Trend konsequent das N weggelassen. Trett. Ja, und zwar eine Tretttasche und bin ich nicht ein Trettsetter. Vielleicht wollte er auch. das ist aber ein Trend, das ist ein Trend, ne? Wenn wir einfach mal das N weglassen. Ja, wie er schon sagt, er ist ein Trendsetter. Genau. Ach, der arme Du. Und die Taschen kann man sich also erstmal den Beitrag 778 anschauen oder man geht auf www.q110.de oder www.trendsetter.de. Die ist jetzt bestimmt weg, die Domain, warte mal. Ganz teuer. www.trendsetter.de. Wenn nicht, kann man sie ja Dirk vielleicht mal zum Geburtstag schenken. Ja, die ist noch frei. Ich kaufe ein N. Genau. Ich kaufe vor allem. Das wäre doch mal was beim Glücksrad mitspielen und konsequent die Regeln nicht verstehen. Ja, der Johann König hatte mal einen Podcast gemacht, und da war in einer Ausgabe, hat er gesagt, konsequent alles falsch verstehen. Mhm. Und da kommt die Polizei zu ihm angefahren und sagt, hier wurde gerade eine Bank überfallen. Und nee, haben Sie gesehen, dass hier... Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Eigentlich schon scheiße, wenn man irgendwas erzählt, wo man gar nicht das Ende kennt, ne? Ja, das ist echt blöd, ne? Ja, nein, egal. Also auf jeden Fall ein toller, hipper Beitrag und Dirk hat ja immer super Tipps, der ist ja viel unterwegs. Ja, also wo was los ist, Dirk ist meistens dabei und schreibt es auch im Blog. Genau. Und da ist so scheißegal, ob da mal ein Buchstabe fehlt oder nicht. Ja. Man weiß ja, was gemeint ist. Dann grast man zumindest die Falschtipper in der Suchmaschine auch noch mit ab. Oder rennen. Ja. Na gut, ich glaube, wir sollten, um langsam wieder mal an die Zeiten zu kommen, wo wir hinwollen. Puh, schon wieder zu Ende. Ja. Das ging aber nicht ohne eine Ankündigung. Fast hätten wir es vergessen. Ja. Euch erwartet ja demnächst was. Wir hatten ja letztens schon einen Ausschnitt davon gespielt. Ich würde sagen, wir hören einfach nochmal rein. In denselben Ausschnitt? Ja, in denselben Ausschnitt. Ja, kein Problem. Ja, ich weiß, als Single guckt man immer in verschiedene Ausschnitte. Soll ich dir was sagen? Ich hatte eben denselben Gedanken. Nee, aber wir sind doch alle gleich, oder? Derselbe Ausschnitt. Nee, also ich gucke immer in denselben Ausschnitt. Stimmt. Und ihr jetzt auch, ihr seid ja auch treu. Hört ja. Zuhörer. Also du darfst ja nur gucken, ne? Ich darf in denselben Ausschnitt auch greifen. Egal, lass uns einfach mal reinhören. Das hätte sein Leben schon verändert. Das ist eine Männersache. Bin nicht so schüchtern. Bestimmt nicht. Hebt dieses Mal für später auf. Wer jetzt wir? Aber das hat er ja nicht freiwillig getan. Man könnte fast meinen, dass es seine Pflicht ist. Ja, also das erwartet euch dann demnächst. Wir wissen leider noch nicht wann. Vielleicht ist es sogar schon soweit gewesen. Ja. Bis Sonntag ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben ja so ein totes Loch dazwischen, wo wir nicht mitkriegen, was passiert. Nein, weil wir müssen immer ein bisschen vorarbeiten. Ja. Und ja, einfach mal im Blog gucken, da wisst ihr dann, ob die Überraschung schon da ist. Genau. Gut, dann uns hat es gefreut, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. War eine wunderschöne Sendung, fand ich, sehr unterhaltsam. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall Kontakt zu uns aufnehmen, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt. Das ist immer gut, genau. Dann freuen wir uns nämlich auch noch mehr. Ja, okay. Ja, also, dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen. Richtig, die nächste Folge ist dann im Oktober, ne? Und ja, dann haben wir endlich auch mal wieder eine Woche, wo ein Feiertag drin ist. Echt? Ja, du weißt doch, Heiligabend ist doch dabei. Ja. Nein, ich meine natürlich ja, den Tag der Deutschen Einheit. Der ist ja sogar frei, ne? Ja, ist doch cool. Das aber ist blöd für Brückentage, weil das ist ein Mittwoch. Na egal. Hauptsache ja, frei. Dann freue ich mich auf einen schönen freien Mittwoch. Genau. Und am Sonntag danach sind wir wieder da für euch. Genau. Also bis dahin. schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Müssen wir synchronisieren oder kriegst du das so? Nö, das krieg ich doch mit einer Profi. Echt Ast reinstellen. Krass, war. Aber ich muss ja mal sagen, deine Familie mischt sich heute ganz schön ein. Erst Julia so ganz unauffällig, genau zum Beginn der Sendung. Ja, und jetzt Lena, also wirklich. Kann ja sein, dass es ein Traum von ihr war, einfach mal der ganzen Welt zu erzählen, dass sie duschen gehen will. Ja, es hat so ein bisschen was von Erotik im Blockkreis. Was sagst du? Wir können ja mal darüber sprechen, wenn ich mal dreimal am Tag vollgespuckt werde. Wobei dreimal noch untertrieben ist. Oh, dann mal an. Wirklich zum Ende der Sendung. Das ist meine Mutter. Muss ich sie nachher mal zurück. Die hört bestimmt live. Die hat live Liebe. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Pod Show and Limelight.